Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der Ring. In meinem Büro roch es ziemlich übel. Als ich das Fenster öffnete, roch es noch viel schlimmer. Ich machte sofort wieder zu. Im Radio gab es keine Durchsagen, dass irgendwo eine Chemiefabrik in die Luft gegangen war. Also ging ich davon aus, dass alles ganz normal war, und das war es auch. Ich machte mir so meine Gedanken, als ein Mann mein Büro betrat, der schon in jungen Jahren eine Vorliebe für Uniformen hatte. Üble Sache, Maloney. Die Stadt ist voller Bauern, die demonstrieren. Ich dachte immer, Bauern riechen nach Kuhmist und nicht nach Chemie. Ohne Chemie läuft heutzutage nichts mehr, Maloney. Wussten Sie, dass mein Urgroßvater auch Bauer war? Schöner Beruf, sage ich Ihnen. Und heute? Ich weiß nicht, Maloney. Vielleicht ist es ganz gut, dass ich Polizist geworden bin. Auch denen werden eines Tages die Subventionen gestrichen. Und dann können sie sich nur noch von den Parkuhren ernähren. Und die Dinger sind sehr schwer zu verdauen. Machen Sie ruhig Ihre Witze, Maloney. Mir ist nicht nach Scherzen zumute. Wir haben eine Leiche gefunden. Ermordet. Ein Mann namens Konrad Freimüller. Freimüller? Kommt mir bekannt vor. Das möchte ich Ihnen auch geraten haben. Der Mann hatte nämlich eine Visitenkarte von Ihnen bei sich. Tatsächlich? Und jetzt wollen Sie sicher wissen, was ich gestern Nacht zwischen 2.03 Uhr und 2.04 Uhr gemacht habe. War dieser Freimüller ein Klient von Ihnen? Nein. Und wie kam er zu Ihrer Visitenkarte? Ich habe sie ihm gegeben. Also doch. Jetzt aber raus mit der Sprache! Was wollte der Mann von Ihnen, Maloney? Ich versuchte, mich zu erinnern. Es war schon 2 Wochen her. Der Mann kam in mein Büro und wollte, dass ich den Freund seiner Tochter observierte. Das ist ein Türke. Stehen Sie, was ich meine? Ja, und Sie sind ein Schweizer. Und Ihre Tochter hatte 20 Jahre das Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuleben. Kein Wunder, dass sie jetzt die Nase voll hat von Schweizern. Aber ich habe nichts gegen Ausländer. Aber dieser Türke ist ein Drogenhändler. Ganz übler Bursche ist das. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er einen Beutel mit diesen Drogen drin bei sich hatte. Ich hatte damals einen netten kleinen Auftrag und so fiel es mir leicht, diesem Freimüller den Weg zur Tür zu zeigen. Der Polizist hatte sich die Geschichte ohne sichtliche Rührung angehört. Da haben Sie wohl daneben gehauen, Maloney. Vielleicht war dieser Junge tatsächlich ein Drogenhändler. Schon möglich. Wo hat man diesen Freimüller gefunden? In einer Kiesgrube. Genickschuss. Ziemlich professionell. Das könnte hinhauen mit den Drogen. Haben Sie schon mit dem Türken gesprochen? Nein, die Tochter des Toten behauptet, dass der Türk in seine Heimat zurückgekehrt sei. Kriege ich eine Provision, wenn ich den Fall für Sie löse? Ich werde dafür sorgen, dass Ihr Name in der Zeitung der Polizeigewerkschaft lobend erwähnt wird. Das war immerhin etwas. Ich hatte nicht viel zu tun und meine Gelenke waren ein wenig steif. Also besuchte ich Freimüllers Tochter. Die Polizei glaubt, dass Mechmed meinen Vater getötet hat. Das ist Unsinn. Wenn es tatsächlich Unsinn ist, wer hat ihn dann umgebracht? Ich weiß es nicht. Mein Vater war ein Einzelgänger. Seit dem Tod meiner Mutter hat er kaum noch Kontakt zur Außenwelt. Nur seine Nachbarin besuchte ihn ab und zu. Ihr Vater behauptete kurz vor seinem Tod, dass ihr Freund Rauschgift bei sich hatte. Ich weiß, aber das ist Unsinn. Mechmed hasste Drogen. Mein Vater schaute sich jeden Tag die Tagesschau an und las gierig die Boulevardpresse. Er glaubte, dass alle Menschen außer seiner Nachbarin und mir etwas mit Drogen, Terrorismus und Saddam Hussein zu tun hatten. Und weshalb ist Ihr Freund in die Türkei zurückgekehrt? Eine dringende Familienangelegenheit. Haben Sie seine Adresse? Nein. Es ist nicht die große Liebe, Maloney. Vielleicht sehen wir uns nicht mehr. Aber Sie können ihn via das türkische Konsulat erreichen. Er arbeitet dort. Ich verließ die junge Frau. In meinem Büro roch es noch immer unangenehm. Und da sich der Geruch nicht verändert hatte, veränderte sich auch nicht das Ambiente, wenn man von einem Raum, in dem ein Polizist steht, überhaupt von Ambiente reden wollte oder konnte. So weit war ich auch schon, Maloney. Und jetzt bin ich sogar schon etwas weiter. Interessant. Etwa schon in Istanbul? Beinahe, Maloney. Beinahe. Dieser, Mehmet hat der jungen Freimüller nicht die Wahrheit gesagt. Ist er etwa gar nicht in die Türkei zurückgekehrt? Keine Ahnung, Maloney. Aber eines ist sicher, dieser Mehmet arbeitet nicht auf dem türkischen Konsulat. Und er hat auch nie da gearbeitet. Es kommt noch toller, Maloney. Dieser Mehmet existiert offenbar gar nicht. Er ist nirgends registriert. Eigentlich konnte mir das egal sein. Ich hatte keinen Auftraggeber und ohne Auftraggeber läuft in der freien Marktwirtschaft der Detektive so ziemlich gar nichts. Der Fall ließ mir dennoch keine Ruhe. Ich hatte weder Geld noch Lust, nach Istanbul zu fliegen, und so blieb ich in meinem Büro und telefonierte einen Tag lang, ohne dass dabei etwas Gescheites herauskam. Danach tat ich, was ich in solchen Fällen immer tue, Haare raufen. Nachdem dies erledigt war, klingelte das Telefon. Die junge Frau Freimüller war am Draht. Ich habe da etwas für Sie. Was denn? Ist Ihr Freund wieder aufgetaucht? Nein, aber mein Vater hat ein Tagebuch geführt. Interessant. Und steht darin Name und Adresse seines Mörders? Nein, aber hier können Sie schwarz auf weiß nachlesen, dass mein Vater verrückt war. Was steht denn so Verrücktes in dem Buch? Mein Vater glaubte, dass Mehmet unserer Nachbarin Drogen verkaufen wollte. Und was ist daran so verrückt? Unsere Nachbarin ist beinahe 60. Sie heißt Frau Sommerhalder und ist eine liebenswerte Frau, die Kunst sammelt. Vielleicht hat sie einen Liebhaber, der süchtig ist. Oder sie veranstaltet wilde Partys. Quatsch, Maloney. Mein Vater war verrückt. Und dennoch hat man ihn umgebracht. Vielleicht war es eine Verwechslung. Ich weiß auch nicht, was los war. Aber Mehmet hat nichts damit zu tun. So wie es ausschaut, hat sie dieser Mehmet von A bis Z belogen. Schon möglich. Ich weiß selber nicht mehr, was ich glauben soll. Sie klang müde. Mir ging es auch nicht viel besser. Ich wollte mich gerade ein wenig unter meinen Schreibtisch legen, als ein Mann mein Büro betrat. Mein Name ist Kemal. Ich bin der Bruder von Mehmet. Interessant. Und weshalb kommen Sie zu mir? Mehmet ist in Gefahr. Vielleicht ist er bereits tot. Moment mal. Tot ist dieser Freimüller. Und Ihr Bruder wird verdächtigt, den Mann ermordet zu haben. Das stimmt nicht! Mein Bruder ist kein Mörder. Er ist selber in großer Gefahr. Er hat es mir erzählt. Und wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Das war vor einer Woche. Was machte Ihr Bruder hier? Er hat gearbeitet. Schwarz? So kann man dem auch sagen. Wie lange leben Sie schon hier? Ich bin hier aufgewachsen. Mein Bruder wuchs in der Türkei auf. Er kam erst vor einem Jahr in die Schweiz. Ist es denkbar, dass Ihr Bruder mit Drogen handelt? Nein, mein Bruder hasst Drogen. Geben Sie mir die Adresse Ihres Bruders und dann wird sich alles aufklären. Nein, nein. Solange sich mein Bruder nicht bei mir meldet, schweige ich. Und weshalb sind Sie zu mir gekommen? Ich wollte Ihnen einen Tipp geben. Nur zu. Vergessen Sie eine Weile meinen Bruder und kümmern Sie sich um diesen Freimüller und seine Tochter. Da ist etwas faul. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Was soll das? Sie sind ja schlimmer als jeder Geheimdienst. Es geht um mehr als nur um einen Mord, Maloney. Um viel mehr. Ich hätte den Kerl am liebsten auf den Stuhl festgenagelt. Doch ehe ich zum Hammer greifen konnte, war er wieder weg. Ich mag diese alberne Geheimnistuerei nicht. Ich war ganz schön sauer und das war die richtige Stimmung für einen Besuch im Polizeipräsidium. Sieht nicht gut aus, Maloney. Was ist denn jetzt wieder los? Wir haben noch eine Leiche gefunden. Der Türke? Dann hatte dieser Kemal also doch recht. Wer ist Kemal, Maloney? Der Bruder von Mr. Unbekannt verzogen. Tut mir leid, Maloney. Aber mit dieser Leiche kann ich nicht dienen. Schade. Und ich dachte schon, dass Sie mir jeden Wunsch erfüllen. Die junge Freimüller, Maloney. Ja, sieht nicht übel aus, aber ist nicht mein Typ. Sie ist tot. Muss das denn sein? Man hat sie vor einer Stunde in einer Kiesgrube gefunden. Genau wie Ihr Vater. Sie haben es erfasst, Maloney. Langsam habe ich das Gefühl, dass mir dieser Kemal türkischen Honig um den Mund geschmiert hat. Hören Sie endlich mit diesem Kamel auf. Kemal. Sie wollen doch nicht etwa unsere ausländischen Mitbürger beleidigen. Egal, Maloney. Dieser andere Türke. Mehmet. Wie? Mehmet. Genau. Wir haben ihn zur Fahndung ausgeschrieben. Interpol, Maloney. Der entkommt uns nicht. Er rieb sich vergnügt die Hände. Ich persönlich halte nicht viel von Interpol und all den anderen Netzwerken, denn es gab kein Netzwerk, durch das man nicht schlüpfen konnte, wenn man es geschickt genug anstellte. Und vielleicht brauchte unser Mehmet gar nicht mehr zu schlüpfen, weil er selber oder seine Seele oder was auch immer auch schon längst aus seinem Körper geschlüpft war. Offenbar gab es weit und breit kein Motiv für die beiden Morde, es sei denn, an der ganzen Drogengeschichte war doch etwas dran. Weshalb aber hätte Mehmet die beiden töten sollen, wenn es ihm so leicht fiel, sich unsichtbar zu machen? Ich brauchte dringend ein bisschen Erholung. Das türkische Bad in der Stadt genoss einen ausgezeichneten Ruf. Es war ziemlich warm und ich war nicht der Einzige, der die Vorzüge türkischen Lifestyles genoss. Gut, dass ich Sie hier treffe, Maloney. Mein Bruder ist wieder aufgetaucht. Es geht ihm gut. Das ist wohl auch das Wichtigste. Wissen Sie schon, dass die Tochter von Freimüller auch dran glauben musste? Ja, ja. Ich habe davon gehört. Mein Bruder ist in der Türkei. Habe ich heute Morgen angerufen. Haben Sie ihm gesagt, dass Interpol hinter ihm her ist? Das ist ein guter Witz, Maloney. Das ist kein Witz. Ihrem Bruder drohen 15 Jahre Zuchthaus. Finden Sie das immer noch so spaßig? Mein Bruder könnte sich ja selber verhaften. Wenn er sich freiwillig stellen würde, sähe es etwas besser für ihn aus. Sie haben nicht verstanden, Maloney. Mein Bruder ist selber Polizist. Was? Ja, und wieso zum Teufel sagen Sie mir das erst jetzt? Er leitete hier in der Schweiz eine geheime Aktion. Mehmet ist Drogenfahnder. Einer der Besten. Es ging also doch um Drogen. Ja. Mehmet war einem Drogenring auf der Spur. Eine ganz große Sache, aber irgendwas ist schiefgelaufen. Was hatte Freimüller und seine Tochter damit zu tun? Mehmet sagte mir nur, dass Freimüller herausbekam, wer der Boss in dem Drogenring ist. Deshalb hat man ihn umgebracht. Freimüller als Detektiv? Das ist doch Unsinn. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, dass er glaube, Mehmet handle mit Drogen. Ja, mehr weiß ich auch nicht, Maloney. Mein Bruder darf sich nicht öffentlich dazu äußern. Er ist ein verdeckter Fahnder. Niemand darf wissen, wie er aussieht. Verstehen Sie? Waren unsere Behörden über die Aktion informiert? Ich glaube schon. Mehmet arbeitet immer eng mit der jeweiligen Dienststelle zusammen. Diese Aussage überraschte mich nicht. Ich ging mit einer gehörigen Portion Wut ins Polizeipräsidium. Es dauerte eine Weile, bis ich alles ein wenig geklärt hatte. Tja, Maloney, das Rauschgiftdezernat war über die Aktion informiert. Da hat die Koordination wohl nicht optimal geklappt. Es sind ja bloß zwei Menschen umgebracht worden. Zynismus ist hier fehl am Platze, Maloney. Ich bin sicher, dass wir diese Morde aufklären werden. Da bin ich mir nicht so sicher. Es ist doch ganz einfach. Dieser Mehmet hat hier jemanden observiert. Und wenn wir wissen, wer dieser jemand war, dann wissen wir auch, wer der Mörder ist. Frau Sommerhalder. Wie bitte? Mehmet hat Frau Sommerhalder observiert. Das ist doch Quatsch, Maloney. Frau Sommerhalder ist eine ältere, liebenswürdige Frau, die... Kunst sammelt, ich weiß. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Das Tagebuch von Freimüller. Er beschreibt darin, dass er beobachtet hat, wie dieser Mehmet, der Frau Sommerhalder, Drogen verkaufen wollte. Er, ihr, Maloney. Nicht umgekehrt. Genau das ist der springende Punkt. Freimüller wollte nicht, dass seine Tochter mit einem Türken zusammenlebt. Deshalb spintisierte er sich zusammen, dass dieser Türke ein Dealer sein müsse. Er beobachtete ihn und ertappte ihn prompt dabei, wie er mit Frau Sommerhalder ins Geschäft kam. Was Freimüller aber nicht bemerkte, war, dass nicht Mehmet Frau Sommerhalder, sondern sie ihm Drogen verkaufte. Das ist doch völlig verrückt, Maloney. Niemand wird Ihnen diese Geschichte glauben. Freimüller ging zu Frau Sommerhalder und erzählte ihr, dass er diesen Mehmet bei der Polizei anzeigen wolle. Da wusste diese liebenswürdige Frau, was zu tun war. Wenn Sie diese Geschichte veröffentlichen, wird man Sie in die Südsee verfrachten. Dort können Sie dann Kokosnüsse beschatten. Es hatte keinen Sinn, weiter mit ihm zu diskutieren. Ich besuchte die liebenswürdige Frau Sommerhalder. Sie empfing mich, ohne auch nur zu fragen, weshalb ich Einlass begehrte. Sie hatte offenbar ein paar Jahrzehnte lang geübt, eine große Dame zu spielen. Und es gibt Menschen, die an solchen Rollenspielen tatsächlich wachsen. Eine überaus tragische Geschichte. Herr Freimüller war ein sehr angenehmer Nachbar. Bis er Ihnen unangenehm wurde. Wie soll ich das verstehen? Mich würde nur interessieren, ob Sie hier von diesem Telefon aus Ihrem Killer die Anweisung gaben, Freimüller und seine Tochter zu erledigen. Es ist, glaube ich, besser, wenn Sie jetzt gehen. Um 5 erwarte ich nämlich den Stadtpräsidenten zum Tee. Politiker zu kaufen ist keine Kunst, nur eine Frage der Nullen. Auf dem Scheck und im Amt. Es hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie versuchte nicht einmal, mich zu bestechen. Sie wusste ganz genau, dass ich nichts in der Hand hatte. Ich las noch ab und zu in der Zeitung etwas über Frau Sommerhalder. Sie machte sich weiterhin einen Namen als Kulturförderin. Die toten Freimüllers wurden irgendwann zu den Akten gelegt. Von Mehmet habe ich nie mehr etwas gehört. Und Drogen gab es immer noch genug in der Stadt. Da war wohl selbst Frau Sommerhalder nur ein liebenswürdiger kleiner Teil des großen, fetten Kuchens.